Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 17. April 97. Dein langes Stillschweigen hätte mich wirklich beunruhigt, wenn nicht Burgsdorf glücklicherweise in Jena gewesen wäre und ich auf ihn gerechnet hätte, dass er mir jeden bedeutenden Vorfall melden würde. Für das Reiterlied danke ich dir sehr. Ich habe schon viele Versuche gemacht, es zu komponieren, kann aber immer noch nicht den rechten Ton finden. Er darf weder zu wild noch zu edel sein. Im Rhythmus besonders kann es leicht versehen werden. Bei der einzigen Zeile, das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, habe ich einen Zweifel, ob hier nicht mehr der Dichter als der Reiter selbst spricht. Es ist recht schön, dass der Plan deines Wallenstein eine nochmalige Prüfung glücklich ausgehalten hat. Sobald du die Liebe zu diesem Werke nicht verlierst, und das ist nun fast nicht möglich, so ist mir vor der Ausführung nicht bange. Der Aufenthalt in freier Luft wird gewiss auch deine Gesundheit stärken. Der astrologische Witz ist possierlich. Überhaupt muss die Gravität, womit diese Herren dergleichen Ware zu Markte bringen, dir manchen Spaß machen. Kennst du denn einen Roman, die astrologischen Fürsten, von dem Verfasser der Thekla von Thurn? Es soll viel Astrologie enthalten, wie mir Minna sagt. Die Gitarre ist noch nicht da, aber ein Dichter, Schlegel, ist aus Jena angekommen. Seine Frau habe ich noch nicht gesehen. Minna ist ihr begegnet und findet ihr Äußeres recht hübsch. Er hat den Julius Cäsar von Shakespeare übersetzt. Wie bist du damit zufrieden? Der sechste Teil von Herders Zerstreuten Blättern hat einige gute Sachen unter den Legenden und unter den Gedichten der Tochter Marathis. Herders eigene Gedichte wollen mir nicht recht behagen, und über den ganzen Teil herrscht ein gewisser missmütiger Ton, der mir unangenehme Empfindungen macht. Schon in der Vorrede scheint er an eine moralische Hungersnot zu glauben, wo alle Rosen in Brot verwandelt werden sollten. Aber sein Brot ist wirklich zu wenig ausgebacken, um eine stärkende Nahrung zu geben, wenn auch wirklich die Not so groß wäre. Er muss eine unglückliche Reizbarkeit haben, die ihn alles schwarz sehen lässt, wenn in dem Zirkel, der ihn zunächst umgibt, seine Forderungen nicht befriedigt werden. Göschen hat mir den Wieland geschickt, und dies hat mich veranlasst, einige seiner Schriften, die mir teils neu, teils nicht mehr in frischem Andenken waren, zu lesen. Ich überzeuge mich immer mehr, wie sehr ihm die französische Literatur geschadet hat. Überhaupt drückt ihn seine Belesenheit. Seine Fantasie kann vor den vielen Erinnerungen, die sich ihr zudrängen, gar nicht dazu kommen, aus eigenem Vorrat zu schöpfen. Auch mag dieser Vorrat nicht groß sein, daher die Armut an Individualität in seinen Gestalten. Für den Geist der Griechen scheint er keine wahre Empfänglichkeit zu haben. Dagegen ist das Streben nach der Leichtigkeit der Franzosen sehr merklich. Und wie wenig gelingt es ihm? Wie oft wird er schwerfällig und verstößt wieder den echten guten Ton. Innigkeit und Kraft sucht man größtenteils vergebens. Sein Pinsel ist flach, seine Farbengebung oft überladen bei Nebensachen und matt bei den Hauptfiguren. Die große Praktik gibt seinen Produkten oft einen täuschenden Anstrich, der aber bei genauerer Prüfung ihre Armut nicht verbirgt. Ich hatte erst die Idee, einmal nach seinem Tode seine ganzen Werke eine strenge Musterung passieren zu lassen, aber es ist kaum nötig. Er hat in Deutschland zu wenig gewirkt. Seine Manier ist nicht gemacht, um zur Nachahmung zu reizen. Allenfalls müsste man einigen Ausländern den Wahn benehmen, dass sie ihn, der nichts weniger als ein Deutscher ist, für den Repräsentanten unserer Literatur ansehen. Dein Körner.